Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 210 und diesmal das Thema, das ist nur recht kurz behandelt wird, aber es muss natürlich gesagt werden, E-Books. Ja, Amazon und die E-Book Flatrate. Was bedeutet das? Ist es was Neues oder nicht? Haben wir das vielleicht alle schon? Mal gucken. Ne? Dann wieder die News der Woche und ja, natürlich, klar, Community war erwartungsgemäß nicht viel los, aber trotzdem zwei interessante Sachen. Und dann natürlich die App der Woche. So, jetzt gleich erstmal zum Thema. Ich habe das Gefühl heute, das wird ein kurzer Uncast. Warum? Weil eigentlich hatte ich ja da schon mal ausführlich darüber gesprochen, über E-Books und Android. Was jetzt neu ist, ist, dass Amazon in den USA eine E-Book-Flatrate herausbringt. Und wie wahrscheinlich ist es, dass so eine E-Book-Flatrate von Amazon bei uns auch kommt? Das ist natürlich die Frage. Es sind jede Menge rechtliche Probleme zu bewerkstelligen. Wir wissen, Amazon ist nicht gerade, ja, sagen wir mal, positiv auf dem Markt bei uns, bei anderen Firmen jedenfalls aufgenommen und bei den Rechteverwertern. Ja, die würden sich da lieber ein Leben ohne Amazon wünschen, glaube ich. Können sie nämlich mehr abzocken. Aber wie auch immer, in den USA gibt es jetzt etwa 600.000 E-Books, von denen man auswählen kann, zu einem Preis von $9.99 ja, im Monat. Das hört sich ja erstmal gut an. Also es ist so ähnlich wie mit den Flatrates für Musik. Ja. Man zahlt $9.99 und kann dann eben unbegrenzt Musik Titel anhören, ja, diese, zum Beispiel bei Deezer oder so. Ja, ist es wirklich gut? Tja, man könnte mal überlegen, wie viele Bücher man denn überhaupt liest, bis sich das lohnt. Also bei Amazon gibt es auch viele Veröffentlichungen, die natürlich in diesen 600.000 Büchern enthalten sind, die 99 Cent kosten, ja, oder 2 Euro, beziehungsweise $2 da in dem Fall, ja. Und da muss man also schon so schon einige Bücher lesen im Monat, ja, damit sich das rentiert. Also wenn wenn man zum Beispiel jetzt bei den 99 Cent Publikationen, die von denen es sehr sehr viele gibt in englischer Sprache, wenn man denen jetzt bleiben würde, ja, dann müsste man ja 10 Bücher im Monat lesen. Das werden nicht viele schaffen, nur die echte Leseratten werden das da dann auskosten können. Anders, wenn natürlich hier beispielsweise Bestseller gelesen werden, die dann $8, $10 oder so kosten, ja, dann kann sich das natürlich auch schon mit einem Buch lesen, wobei man sich auch dann fragen muss, wie viele Bücher liest man im Monat durchschnittlich. Manche werden da vielleicht noch nicht mal auf ein einziges pro Monat kommen und für die ist natürlich die Flatrate vollkommen uninteressant. Was ist denn die Lage überhaupt? Sonst ist es sonst günstig oder nicht? Das ist auch noch eine gute Frage. Um mal auf unseren Markt zu kommen, da werden sich jetzt wahrscheinlich viele die Augen reiben. Ach so, ja, ganz vergessen. Bei dem Amazon-Gebot sind zum Beispiel einige große Publisher nicht mit im Boot, weil die hier im Clinch liegen, gerade mit Amazon beispielsweise, einer der größten in den USA, Hachette, die sind zum Beispiel nicht dabei, ja, und ich glaube noch mehr, also noch einige andere große sind nicht dabei, die eben hier im Krieg mit Amazon liegen, deswegen das grundsätzlich ablehnen, dort was zu veröffentlichen. Ja, da ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, in den USA schwelt mittlerweile ein großer Kampf. Amazon tut zum Beispiel Bücher von bestimmten Buchverlagen, die eben sich hier oder die versuchen, Amazon dazu zu zwingen, die Preise zu erhöhen und auch hier mit Apple zusammen gegen Amazon hier eine Koalition gegründet haben, was übrigens auch als illegal erklärt wurde, ja, von den Gerichten in den USA. Da hat man sich dann geeinigt noch. Und da werden dann zum Beispiel auch im Gegenzug von Amazon sozusagen als Retourkutsche Titel später veröffentlicht. Ja, also die erscheinen und dann dauert es erstmal eine ganze Zeit lang, bis Amazon die ausliefern kann. Ja, obwohl die eigentlich schon bereitstehen. Ja, so ist das. Großer Kampf. Auch nicht nur bei den E-Books, sondern eben auch bei den normalen Büchern jetzt in den USA geht schon ziemlich rund. Ja, also bei uns gibt es ja generell eine Ablehnung oder gab es bei E-Books auf jeden Fall. Ja. Dennoch ist es bei uns ein alter Hut eigentlich, denn ich habe schon vor etlichen Podcasts berichtet, vor etlichen Uncasts, dass es Büchereien gibt bei uns, mittlerweile 700 Stück, die Bücher per E-Books verleihen. Ja, und das geht eigentlich relativ einfach. Man lädt sich die Onleihe-App runter. So heißt die tatsächlich. Onleihe heißt die, ja, und die ist von DiviBib GmbH ab. Und dort ist es dann eben möglich, auf 750 Bibliotheken und deren E-Books zuzugreifen. Das läuft dann so ab, man kann sich dort ein Buch leihen, das ist 2 Wochen gültig. Man kann sich dann diese E-Books herunterladen. Dazu braucht man einen Reader, der EPUB-DRM-Format von Adobe kann. Das ist zum Beispiel, und das ist auch Voraussetzung für die Onleihe-App, den Aldigo E-Book-Reader herunterladen und damit dann die Bücher lesen, sobald man eben dort sein Adobe EPUB-DRM eingerichtet hat. Ja. Natürlich ist es auch ein DRM-Format bei Amazon, dieses Kindle-Formats, wissen wir ja, wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn E-Books so frei wären wie normale Bücher, ja, dass man es einfach so lesen kann. Ja, unglaublich. Ja. aber dennoch ist das Angebot wesentlich besser von diesen Bibliotheken. Vielleicht nicht von der Vielfalt her, weil viele Verlage verweigern den Bibliotheken eben die Lizenz, um das als E-Book auszuleihen. Ja. Dennoch gibt es sehr, sehr viele, auch teure Top-Titel teilweise. Ja, muss man schon sagen. Mittlerweile hat sich das richtig gut gebessert. Es ist eben auch eine Sache, was das kostet. Und da ist zum Beispiel, also das ist von Bibliothek zu Bibliothek natürlich unterschiedlich. Ja. Es gibt zum Beispiel große Bereiche in Deutschland, wo auch mehrere Bibliotheken zusammengeschlossen sind. Ja, beispielsweise gibt es da einen Zusammenschluss von 3 Städten inklusive in allen anderen Städten, die da in kleineren Ortschaften, ja, wo man dann also dort in die Bibliothek gehen kann mit diesen Sachen, mit dieser Karte, und diese Karte kostet dann 20 € im Jahr. Und damit, mit dieser Karte, kann man ohne Zusatzkosten auch E-Books leihen. Das heißt also, man hat eine E-Book-Flatrate für 20 € im Jahr. Und ich sag mal, auch wenn, wie gesagt, die Titelvielfalt nicht ganz so hoch ist noch, ja, so muss man doch sagen, dass es genug Lesestoff gibt mit diesen 20 €, und man findet eigentlich immer irgendwas Interessantes. Ja. Wenn man halt gezielt ein Buch sucht, ist es momentan eben noch schwierig, das als E-Book zu finden. Das hängt aber, wie gesagt, nicht an den Büchereien, sondern an den Verlagen. Ja. Es ist auch so geregelt, dass zum Beispiel eine Bibliothek von einem Titel 2 E-Books kauft, ja, 2 E-Books hat. Und nur 2 E-Books können dann verliehen werden. Es ist also nicht so, dass dann hier, was weiß ich, 100 Leute ankommen könnten und alle leihen sich das E-Book. Nein, die haben nur 2. Und da muss man warten, bis der andere quasi bei dem anderen das wieder abgelaufen ist, dann kann der nächste sich das leihen. Ja. So ist es geregelt, also man merkt, ja, wie das ist. Aber im Prinzip ist das eine Regelung, die jetzt gar nicht mal so schlimm ist, wie ich finde, denn es ist ja auch bei den normalen Büchern ebenfalls so. Nur dass dann eben trotz dieser Regelung die Firmen diese E-Books nicht rausrücken zum Verleih, das finde ich dann schon ein bisschen schäbisch, weil wo ist denn da der Unterschied? Im Prinzip, wenn man jetzt ein gedrucktes Buch, zwei Exemplare in der Bibliothek stehen hat, die verliehen werden oder das per E-Book verliehen wird. Leute, jemand, wo in eine Bibliothek geht, in eine Bücherei, um sich ein Buch auszuleihen, der kauft sich das Buch auch so nicht. Ja, ganz einfach, der liest es. Und das ist ja auch Sinn der Sache. Das ist ja gerade da die Aufgabe der Büchereien, dass eben die Menschen lesen, ja, diese Bücher, und von dem kommerziellen Gedanken mal weggehen. Das ist gut so. Ja. Schon schlimm genug, die Leute überhaupt noch zum Lesen zu kriegen, ja, ob es kostenlos ist oder nicht. Also im Prinzip, ja, kann man da vielleicht sogar, sollte man als Firma vielleicht sogar froh sein, dass es so ist, weil der Lesemarkt wird weiter schrumpfen, wenn das so weitergeht. Ja, vielleicht. Kindle hat in den USA ja so richtige Leseboom ausgelöst. Also die Firmen sollten eigentlich alle auf Knien vor den Amazon-Chef kommen, vor Jeff Bezos, und sollten auf Knien danken, ja, dass er das gemacht hat, weil vor dem Kindle, ja, war Lesen also wirklich im Sterben gelesen. Gelegen, Entschuldigung, gelegen in den USA. Und der Trend, der hat sich auch bei uns abgezeichnet. Die E-Books, kann man davon halten, was man will, die E-Books, die haben den Büchern, dem Lesen wieder einen Reiz gegeben. Und viele, die dann eben auch so lesen, die kaufen dann trotzdem mal ein gedrucktes Buch, ja, was nicht unbedingt sein muss, aber die kaufen auch manchmal ein E-Book, ja. Selbst wenn man das in der, wenn man dann eben Bücher ausleiht, ja, kommt man vielleicht auf den Geschmack. Ja. Egal. Auf jeden Fall, es ist möglich bei uns, und zwar viel, viel billiger als bei Amazon in den USA, sich mit Lesestoff einzudecken. Ja. Und die Online-App ist natürlich auch kostenlos. Aldigo E-Book Reader ist auch kostenlos. Es gibt eine Premium-Version davon, die ist ganz gut. Und dann hat man eigentlich erstmal genug Stoff, dass man über die Runden kommt. So sieht das aus. Ich kann ja mal hier ganz kurz mal schauen. Hat ja noch ein bisschen Zeit, ja, um zum Beispiel meine große Bibliothek abzufragen, was da gerade, ich hoffe, das kann ich jetzt hier machen, was da gerade ganz aktuell ist, hier die Neuzugänge. Also ich guck mal erst bei den Bestleier-E-Book-Titeln, ja. Was ist denn das? Das ist ja dafür nicht Wasser. Was? Das leihen sich die Leute wirklich aus? Na okay, wenn es denn sein muss. Also da 7, eine magische Zahl zum Beispiel, 100 clevere Tipps Digitalfotografie, Adobe Photoshop CS4, Alpendöner, ein Buch von Willibald Spatz, das ist gut. Dann Auszeit, inspirierende Geschichten für Vielbeschäftigte, ja. Und so weiter und so weiter. Ist noch was Interessantes dran. Also ihr seht schon, es geht schon. Ja. Das Shootingbuch Aktfotografie. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es das häufig ausgeliehen wird. Vor allem bei dem Cover. Wow. Leck mich. Also okay. Also E-Book Neuzugänge. Mal gucken, was neue Sache reingekommen ist. Hier Amors Gift, Andexer Tod. Ja, das habe ich sogar schon mal in der im Buchgeschäft gesehen, Buchladen, nee. Bittere Schuld, Blutkapelle, Blutspecht, Börsentöpfchen, Brandgeld, Crème Brûlée, der Apfelsammler, der Tode vom Silbersee, der Zorn des schwarzen Engels, die 11. Stunde. Also, ihr merkt schon, es sind doch schon einige interessante Sachen drin, ja, und ich denke, das wird auch dann viele dazu, sagen wir schon, bringen, hier auch wirklich dann zu lesen. Übrigens gibt es zum Beispiel bei dieser großen Bibliothek hier sogar noch E-Videos und E-Papers, also Zeitschriften und teilweise auch Zeitungen auszuleihen. Beispielsweise gibt es hier die Connect, ja, kann man da aufrufen und den Spiegel und so weiter. Alles in dem Preis quasi mit drin, der eben mit lächerlichen 20 € im Jahr abgedeckt ist. Ist doch cool. Ja, wie gesagt, das variiert. Bei manchen Bibliotheken ist es dann eben teurer, bei manchen ist es sogar billiger, ja, diese Bibliothekskarte. Aber ich denke, das wird so alles in dem Dreh rum dann sein. Gut. Also wer hier in Deutschland zugange ist, der braucht nicht zu warten auf die Amazon E-Book Flatrate. Der kann sich einfach hier Online-App und Altigo E-Book wiederholen und los geht's heute. Ja, heute könnt ihr es noch machen. Zack, bumm. Jo, ich komme mal zu den News. Ja, interessant fand ich diesmal ein System, das sich Console OS nennt. Und das will Android auf den Desktop-Computer bringen. Warum, weshalb, wieso, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall arbeiten die daran, dass eben ein vollständiger Support für Android 4.4 KitKat und auch externe USB-Laufwerke und so weiter angesprochen werden können auf dem Desktop als alternatives Betriebssystem. Ja, dazu muss man wer also die Vollversion nutzen will, ein Upgrade auf Console OS Pro für $19,99 holen. Ja, und dann kann man eben das nutzen. Ja. Ist sehr, sehr interessant, finde ich. Das ist ein Kickstarter-Projekt. Es sieht auch sehr, sehr gut aus schon mit der Finanzierung. Es soll viele Vorteile haben, wie jetzt zum Beispiel BlueStacks, ja, oder Andy, eben überhaupt nicht anbieten kann. Dazu gehören zum Beispiel ein legaler Zugang. BlueStacks hat es, aber zum Beispiel die anderen Alternativen nicht. Zum Beispiel ein legaler Zugang zum Google Play Store. Ja, oder OpenGL-Unterstützung oder zum Beispiel das Ausführen von zwei Android-Applikationen gleichzeitig, ja, und vor allem eben die Kompatibilität zu KitKat. Ja, die anderen, die murksen dann noch mit ganz alten Versionen teilweise herum und das ist dann natürlich auch nicht lustig. Ja, also ich sag mal, viel Glück für das Projekt Console OS. Ja, warum nicht? Ich weiß zwar jetzt noch nicht genau, was Sinn der Sache ist, warum man denn auf einem Desktop-Computer unbedingt Android installieren sollte. Ja. Ich ziehe da einfach ein richtiges Linux vor. Android ist halt ein Linux für mobile Geräte und entsprechend angepasst. Und das Linux für Desktop ist eben Linux. Ja, da kann man durchaus etliche Distributionen sich mal angucken, ja. Und ja, dann funktioniert es. Ja. Xiaomi scheint sich auf neue Märkte zu konzentrieren. Ihr wisst ja, Xiaomi, das ist die Firma, zu denen ja Hugo Barra auch gewechselt ist, der ehemals bei Google hier für Android die Fahne gehalten hat. Und Xiaomi hat jetzt in Neu-Delhi das Mi 3 vorgestellt und wird es zuerst auf dem indischen Markt anbieten. Ja. Das Gerät an sich hat ein 5-Zoll-Display, Snapdragon 800-Prozessor, Quad-Core, also mit 2,3 GHz, eine Adreno 330 GPU, 2 GB RAM, 13 MP Sony-Kamera und 2 MP Frontkamera, NFC sogar mit eingebaut, 3050 mAh Akku ist auch gut. Oh, und das ist schon mal eigentlich gar nicht schlecht. Man hätte jetzt gleich erwartet, ne, wenn man sagt Indien. Oh, ja, gut, Low-End-Phone, aber das kann man eigentlich jetzt nicht unbedingt als Low-End-Phone bezeichnen. Und dennoch muss ich sagen, ist der Preis ganz okay. Das sind 13.999 Rand, ja. Und ich tue das jetzt gerade mal in Euro umrechnen. Das ist dann knapp 172 Euro. Ja, guter Preis für so ein Gerät, kann man nichts sagen. Ob der Preis für indische Verhältnisse gut ist, weiß ich nicht. Ja, aber auf jeden Fall hört sich schon mal okay an, ja, für meine Ohren. Dann hat Xiaomi auch das MiPad oder MiPad angekündigt. Ja. Da gibt es bestimmt noch Komplikationen deswegen. Allerdings nicht in China, weil da ist die Ei-Marke gerade permanent unter Beschuss und verliert einen Prozess nach dem anderen. Ja. Das soll auch jetzt bald erscheinen in Indien. Ja. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, was ist los mit Xiaomi? Doch jetzt noch Angst vor den großen Märkten? Man, vielleicht ist dieses Redmi und das Redmi Note, das was bisher rauskam, war ja eher, von den Verkaufszahlen her, sagen wir mal, nicht ganz so hoch. Das hängt einfach damit zusammen, weil es nirgendwo angeboten wird. Ja, also da muss man schon gezielt danach suchen und Geschäfte haben es eh nicht und ja, das ist halt immer ein großes Problem. Ist jetzt Xiaomi etwas enttäuscht? Versuchen sie jetzt doch die anderen Märkte zuerst abzugrasen, wie eben zum Beispiel Indien, China sowieso, klar, das ist ja ihr Heimatmarkt. Das wäre schon schade, weil eigentlich habe ich mir gerade von Xiaomi sehr, sehr viel erhofft, insbesondere auch mit dem MiPad, ich sag einfach MiPad, schon hört sich das doch an wie ein Konkurrenzprodukt, mit dem Tegra K1, Nvidia-Prozessor und so weiter und so weiter. Da ist eigentlich viel Interessantes im Kommen bei Xiaomi. Und ich hoffe, dass sie jetzt hier den Markt in Europa und in den USA jetzt nicht ganz abgeschrieben haben und bald hier auch die Geräte rausbringen. Erfreulich für die Leute, die gern einen offenen Bootloader haben wollen, aber ein Sony-Gerät haben, ja, die dürfen sich jetzt freuen. Und zwar, Sony macht es jetzt viel einfacher, den Bootloader zu entsperren für Xperia-Geräte. Das Xperia Z2 Tablet beispielsweise gehört mit dazu, wo man jetzt ganz, ganz einfach die Bootloader entsperren kann und damit dann natürlich auch hier besseren Zugriff hat. Finde ich ganz gut von Sony. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Das hat schon mal ist schon mal von HTC gemacht worden. Ja. Und ich finde es aber eine gute Sache, dass es jetzt eben auch Sony tut. Ja, hardwaremäßig hat sich auch wieder was getan. Da kam eine Ankündigung von MediaTek, ja, über den MT6795. Das ist ein 64-Bit Octa-Core-Prozessor, ja, mit einem 2K-Display-Support. Was ist diese Bezeichnung? Ist immer lustiger. 2K-Display-Support. Gut. Das bedeutet, dass man trotzdem Pixel pushen, das man braucht für so hochauflösendes Display, sehr viel Leistung erwarten kann. Ja, MediaTek hat ja schon Erfahrung mit dem 8-Core-Prozessor, Octa-Core-Prozessor in dem Pipo T9. Das ich mir gekauft habe, ist ja auch ein Octa-Core von MediaTek drin und der, muss ich sagen, der ist wirklich gut. Da kann man überhaupt nicht meckern. Da hat richtig Power hinten dran, obwohl es natürlich ein Modell ist, das auch schon wieder eine Zeit lang auf dem Markt ist, also ein Prozessor. Ja. Und hier, der MediaTek ist natürlich eine ganze Liga höher, dieser neue MT6795 eben mit den 64-Bit. Damit ist es auch, soweit ich weiß, der erste 64-Bit Octa-Core-Prozessor, den man dann kaufen kann, sobald man ihn kaufen kann, wenn vorher noch jemand kommt. Das Ganze wird mit 2,2 GHz getaktet, ja, das ist für einen Octa-Core-Prozessor mit 64-Bit ziemlich gut, würde ich sagen. Ja, die ich muss mal gucken, die AnTuTu Benchmarks, gab es da nicht schon einen AnTuTu Benchmark davon von dem Prozessor? Nö, glaube ich nicht. Irgendwo hat es gelesen mit dem AnTuTu Benchmark. Aber irgendwie scheint er jetzt hier nicht mehr zu sein. Also jedenfalls haut einem das Ding die Schuhe weg, ja. Und das ist ja schon mal nicht schlecht. Gut, gut. Ja, was, gut, dazu gibt es eigentlich sonst nichts mehr zu sagen. Müssen wir warten, bis die ersten Geräte mit dem Prozessor auf den Markt kommen. Und dann können wir dann auch richtige ja, Tests und Benchmarks dann sehen. Ja, Blackphone versus Blackberry. Blackberry hat ja hier das Blackphone ja, irgendwie herabwürdigend behandelt bei einer Äußerung dazu, ja, von wegen, naja, die eine ja, Firmen, wie soll man das übersetzen? Eine firmengeeignete Sicherheitsstufe ist natürlich schon besser als das mit dem für Privatleute, ja, das ist für Firmen nicht sicher genug und so weiter. Da musste ich gerade mal lachen, ja, weil man weiß natürlich, dass die BlackBerry-Telefone schon längst unter der Fuchtel der NSA stehen und genau das Blackphone sollte da genau das Gegenteil sein, nämlich möglichst abhörsicher, sogar so konzipiert, dass es gegen die NSA sozusagen positioniert ist und gegen staatliche Überwachung. Im Gegensatz dazu ist das BlackBerry eher gegen ja, gegen was eigentlich dann positioniert, ja, keine Ahnung. Aber das hat sich natürlich auch, das haben sich natürlich auch die Blackphone-Hersteller hier nicht gefallen lassen, ja, und haben natürlich sofort zurückgeschossen, ja, und genau das auch klar gemacht, dass es eben so genau nicht ist. Ja? Und haben auch angesprochen, wie viel Marktanteil BlackBerry verloren hat. Ja? Oh, und so weiter und so weiter. Ja? Sie haben sogar angesprochen, offiziell, ja, in dieser Stellungnahme, dass zum Beispiel einige Statements von Saudi-Arabien, ja, Vereinigte Arabische Emirate, Indien und anderen Telekom-Regulierungsbehörden übrigens, ja, hier klargemacht haben, dass RIM auch bereits verschlüsselte Nachrichten, ja, entschlüsselt hat und zugänglich gemacht hat den Geheimdiensten. Ja. Und das ist schon ziemlich heftig. Und das spricht hier für Blackphone, dass sie das mal direkt ansprechen. Aber es wundert mich nicht, denn eben das Blackphone wurde ja konzipiert, um genau das zu verhindern. Ja. Von daher würde ich also meine Daten auch als Firma wesentlich eher dem Blackphone anvertrauen als irgendeinem Produkt von BlackBerry. Definitiv. Realnamenzwang auf Google Plus ist gefallen. Ich habe es vorhin schon mal in der Rios Wochensicht angesprochen, wochensicht.netcast.com. Deswegen möchte ich jetzt hier nicht mehr ausführlich drauf zu sprechen kommen. Aber der Klarnamenzwang bei Google Plus ist gefallen, und zwar ganz und endgültig. Ja. Pseudonyme sind erlaubt, Fantasienamen sind erlaubt. Meiner Meinung nach ein ganz, ganz notwendiger, wichtiger Schritt. Weil ich denke, dass es viele Leute gibt, die sich nur frei äußern können, wenn sie eben auch einen Fantasienamen nutzen können. Ja, da gibt es sehr, sehr viele, auch in unseren Gefilden, ja. Weil man will eben nicht haben, dass zum Beispiel der Chef rauskriegt, was man denn so vielleicht in der Freizeit macht, will aber trotzdem, ja, in der Freizeit was machen. Ein Doppelleben führen. Ja klar, wer will das nicht? Ja, ein Doppelleben. Manche führen auch ein Dreifach- oder Vierfachleben. Sogar, es gab sogar vom Internet, ja, dass man so Doppelleben geführt hat. Ja, genau. Nur da war es leichter, eben das zu verheimlichen. Ja. Nein, also ich find's sehr gut. Ich bin ja Befürworter der Anonymität. Ich denke, das hat Google deswegen gemacht, weil ansonsten das nächste Problem in Europa schon vorprogrammiert wäre, denn zum Beispiel in Deutschland gibt es ein Recht auf anonyme Meinungsäußerungen im Internet, ja, ein Recht, und da könnte dann so ein großer Konzern wie Google durchaus belangt werden, wo dann nicht mehr das Hausrecht, ja, so einfach Anwendung findet. Ja, wir wissen ja, die Regulierungsbehörden sind da arg hinten dran her und erstellen Google Monopol zu haben, was ich allerdings für Quatsch finde. Ja, es ist kein Monopol. Aber dennoch, so wird es eben behauptet und man will ja auch schon von der Suche her Google oder schreibt Google ja schon einiges vor. Google ist unter Angriff, ja, momentan von allen möglichen Stellen aus und deswegen wäre die nächste Klage wäre gewesen, dass man eben, dass Google einem eben das Recht nimmt, es anonym seine Meinung zu äußern bei Google Plus. Und wie gesagt, wenn die dann kommen und sagen, ja, Moment mal, ja, Google hat zwar ein Hausrecht, aber die ein Monopol und deswegen müssen die das auflösen, dann wäre das wieder Niederlage gewesen für Google, da bin ich mal ganz, ganz sicher. Deswegen ist der richtige Schritt, das so zu machen. Ob es damit jetzt so zu tun hat, das weiß man nicht. Google hat sich sogar entschuldigt dafür. Entschuldigt, dass sie das nicht schon früher gemacht haben und dass sie das vorher mit Klarnamenzwang gemacht haben. Ja, es gab viele, viele Zuschriften an Google deswegen. Ja. Und da wurde ganz klar dann geschrieben, ich tue einfach mal den Satz so vorlesen, wie er hier steht, damit es keine Missverständnisse gibt, ja. We know you've been calling for this change for a while. We know that our name policy has been unclear and this has led to some unnecessarily difficult experiences for some of our users. For this, we apologize and we hope that today's change is a step toward making Google Plus the welcoming and inclusive place that we want it to be. Also, ja, unglaublich, finde ich, gut, aber ob das nicht zu spät kommt, das ist die Frage, denn viele, die eben hier vorher von dem Realnamenzwang abgeschreckt wurden, die haben eben sich woanders da jetzt niedergelassen, ja, bei Twitter ist es zum Beispiel ganz normal, dass man nicht seinen normalen Namen angeben muss, seinen echten Namen, ja, und dementsprechend ist es natürlich viel sicherer, über Twitter was rauszuhauen, ja. Wer allerdings denkt, dass er jetzt hier strafrechtliche Sachen einfach so machen kann, der hat sich getäuscht. Da gibt's immer noch genug Methoden. Ja? Und auch mit dem Pseudonym soll auch gewarnt sein. Man kann sich vor Idioten, ja, vor Radikalen schützen, ja, aus dem privaten Bereich. Ja, man kann sich eventuell auch bis zu einem gewissen Maße, aber nicht komplett, aber bis zu einem gewissen Maße vor Abmahnanwälten schützen, ja, weil so ein Anwalt wird sich überlegen, ob er für eine Lappalie, die er vielleicht dann unter Umständen sogar vor Gericht ausfechten muss, ja, und ein minderer Streitwert hat, wird er sich überlegen, ob er dafür jemand beauftragt, den echten Namen über die IP und so weiter, was sehr viele Bürokratie hervorruft, vor allem, weil die Vorratsdatenspeicherung ja illegal ist, wird er sich dann nochmal das dann überlegen, gut so, aber es gibt überhaupt keinen Schutz vor irgendwelchen Geheimdiensten, ja, damit das gleich klar ist, also die NSA, das ist vielleicht gerade im Gegenteil, ja? Also aufpassen, wer jetzt seinen Namen ändert, vom Klarnamen, von seinem echten Namen in ein Pseudonym, das bedeutet, dann hat die NSA auch das Pseudonym davon, ja, von ihm. Kann das dann, hat es dann für immer verknüpft, also aufpassen. Ja. Wer also jetzt vielleicht tatsächlich hier mit dem Pseudonym arbeiten will, der sollte sich vielleicht einen neuen Account anlegen, nicht den alten, ja, nutzen. Wichtig. Okay, Samsung Galaxy Note 4 mit UV-Sensor. Das wäre ja mal was. Ich finde nämlich, das wäre eine ganz, ganz tolle Geschichte. Es ist zwar bisher jetzt nur ein Gerücht, aber angeblich soll das Galaxy Note 4 ein Ultraviolett-Sensor haben. Was könnte man damit machen? Zum Beispiel könnte man damit den momentanen UV-Index sehen. Alle Firmen sind ja momentan irgendwie so auf Fitness und hin und her. Und hier könnte man zum Beispiel auch die UV, den UV-Index sehen beim Joggen. Beispielsweise, ja, oder auch beim Wandern. Für mich wird es sehr, sehr interessant. Ich habe mich zwar sowieso immer maximal so gut wie es geht geschützt, aber ich finde, das sollte weiter ins Bewusstsein der Menschen vordringen, denn viele riskieren ihre Haut im wahrsten Sinne des Wortes, ohne mit der Wimpern zu zucken, weil sie überhaupt gar keine Ahnung haben, wie gefährlich die Sonnenstrahlung tatsächlich ist. Also braun gebrannte Körper, ja, zumindest bei Mitteleuropäern, ist nicht gesund, sondern Es zeigt, dass die Haut sich versucht, krampfhaft zu wehren. Braun werden ist eine Schutzreaktion der Haut und überhaupt nicht gesund. Ja. Es kommt jedes Jahr wird's klarer, kommen immer wieder neue Ergebnisse, die ganz klipp und klar sagen, Leute, schützt eure Haut, solange ihr sie noch habt. Ja, in der Tat. Und deswegen fände ich es gut, wenn so ein UV-Sensor bei so einem, sage ich mal, so ein Mainstream-Gerät, ja, obwohl, ja, ich weiß nicht, Samsung Galaxy Note 4 Mainstream-Gerät, ich weiß nicht, egal, auf jeden Fall wäre das gut, um das ins Bewusstsein der Menschen zu rücken, und das wäre doch mal eine richtig vernünftige Sache, ja, das reinzumachen. Das wird hier auch klipp und klar genannt, ja, und man hat nämlich bisher nur bei einigen Wetterdiensten kann man sich den ungefähren UV-Index des Tages eben holen, und so weiß man dann eben, ja, wenn man dann gucken würde, wie der UV-Index aussieht. Tja, und das ist übrigens ein ganz großes Zusammenspiel, und das alles könnte eben jetzt die Berechnung, die komplizierten mit UV-Index, Zeit, Zeitdauer der Bestrahlung, ja, durch UV-Strahlung, und eben abzüglich dem Schutz, ja, also das heißt zum Beispiel Kleidung beziehungsweise eben Sonnenschutzcreme, ja, und wenn zum Beispiel UV-Faktor 50 hat, ja, dann bedeutet das nur, dass man, glaube, wenn ich das noch richtig weiß, dass man eben 50 Mal so lange in der Sonne verweilen kann wie ohne, ja, aber teilweise sind es nur Minuten, die man ohne Schutz die Haut ungeschützt in der Sonne halten könnte, ohne dass man mit eventuelle Schädigungen rechnen müsste. Das ist ganz verrückte Sachen. Ja? Also das heißt, dass man zum Beispiel dann an dem Tag eben mit dem UV-Index eine halbe Stunde ungeschützt die Haut in der Sonne halten darf, und danach müsste man, beziehungsweise eben, das ist es, muss man schon vorher den Sonnenschutz drauf machen, dass man zum Beispiel statt einer halben Stunde, ja, Sonnenschutzfaktor 10, dann kann man dann eben längere Zeit, ja, das machen. Übrigens, das mit dem 50 Mal stimmt gar nicht. Das ist irgendwie, ich weiß nicht genau, ich glaube, das die Null muss weg oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mal gucken. Ihr seht schon, es ist kompliziert, und genau für sowas wäre nämlich das perfekt, wenn das im Gerät eingerichtet wäre. Dann könnten wir nämlich hier den UV-Index, das Gerät könnte den UV, die UV-Strahlung messen, ja, und könnte dann euch sagen, okay, hier am Display steht dann, okay, mit UV-Schutz 10 könnt ihr so lange in der Sonne bleiben, ohne UV-Schutz könnt ihr so lange in der Sonne bleiben, mit UV-50 Sonnencreme könnt ihr so lange in der Sonne bleiben, und wenn ihr euch richtig vernünftig anzieht, ja, wenn ihr draußen wandern geht, was ihr immer machen sollt, das heißt lange Arme, lange Beine, ja, und dann könnt ihr sogar vielleicht, ja, mehrere Stunden in der Sonne rummachen, ja. Solange euch nicht die Haare wegbrutzeln. Jo, gut, also Leute, dann aus für Android bei Microsoft Nokia. So sieht's aus, wie ein Donnerschlag. Ja, kam die Nachricht, ihr habt es ja vielleicht gehört, Microsoft entlässt massenhaft Leute. Ja, insgesamt, ich hab von 5.500 gehört, dann habe ich 12.000 gelesen. Hier steht 18.000 werden entlassen bei Microsoft. Ja, wird immer mehr die Zahl. definitiv ist aber so, dass jetzt zuerst war es nur Gerüchte, jetzt sieht es tatsächlich so aus, dass die Nokia X-Reihe und die anderen Geräte, die geplant waren, mit Android rauszukommen bei Nokia, jetzt Microsoft eben, dass die gecancelt werden. Es wird kein Android mehr bei Nokia Microsoft geben. Ist also dem dem Rotstift zum Opfer gefallen. Offenbar war das Steven Elop ein Dorn im Auge, ja, war mir es klar, ja. der hasst Android, der hasst wirklich Android, ja. tja, hat sich jahrelang gewehrt, deswegen ist Nokia umgegangen. Ja, jetzt ist Nokia von Microsoft gekauft worden. Ja, ich sag einfach umgegangen, weil es einfach unglaubliche Verluste hatten, und hätte Microsoft nicht gekauft, dann wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis Nokia die Handysparte selbst eingestellt hätte. Und jetzt hat man dann eben einen Versuch gewagt, hier mit Android ein paar kleine Geräte, Low-End-Geräte, ja, mit Android auszustatten. Das war auch meiner Meinung nach lachhaft, weil man die billigst Schrottgeräte, sage ich ganz einfach mal, mit Android rausgebracht hat. Und die guten Geräte, also mit guter technischen Daten, die hat man mit dem lachhaften Windows Phone rausgebracht, ja. Okay, gut, wunderbar. Und jetzt hat man eben gesehen, okay, man ist mit allem auf die Schnauze gefallen bei Microsoft. Ja. Windows Phone verkauft sich nicht wie erwartet. Xbox One verkauft sich nicht wie erwartet. Microsoft Windows steht von überall her unter Beschuss. Und ja, jetzt geht's wieder rund. Ja. Und dann hat man eben jetzt beschlossen, nein, man verzichtet jetzt auf Android. Gut. Ein vollkommen sinnbefreite Aktion, aber ILOP hat sich da wohl durchgesetzt beim neuen Chef von Microsoft, und da wird jetzt noch wird's noch Konsequenzen haben, denke ich. Gut, also entweder hat Microsoft mit Windows Phone jetzt Erfolg, oder die gehen unter mit dem Zeug, also die Nokia Phones. Und da, Microsoft hat genug Geld zum Fenster rauswerfen. Aber die Massenentlassung, das zeigt zum ersten Mal, dass Microsoft für die Zukunft auch Gefahr sieht. Ja. Bisher hatten die alles weggesteckt, alles geschluckt. Jetzt wird schon optimiert, wie man das so schön sagt. Tja, ja. Ja, wie man Battery Saver benutzt? Gar nicht. Ja. Letzte Woche hatte ich gerade wieder ein Erlebnis mit einem Kumpel, der hat sich ein neues Huawei-Gerät gekauft, ein Ascend, ich weiß nicht genau, was für eins, P irgendwas, ja, weiß genau, nicht mehr genau. Und da ist standardmäßig der Battery Saver aktiviert. Mit der Folge, dass weder K-Mail, K9-Mail, noch Xabber richtig funktioniert haben. Die sind ständig, sind die offline gegangen, K9-Mail hat die E-Mails nicht abgeholt, ja, Xabber war immer offline, sobald er das Gerät in Standby getan hat. Im Gegenteil sogar, manchmal wurde die App sogar noch abgeschossen, obwohl das Gerät noch angeschaltet war, ja, weil eben der Battery Saver hier offenbar das nicht für nötig empfunden hat, die App laufen zu lassen, hat sie dann einfach beendet. Deswegen auch Battery Saver und Task Killer ist beides gleich, nicht benutzen. Nachdem er erst probiert hat, dieses, also das Verhalten vom Battery Saver zu ändern, hat alles nichts gebracht. Immer wieder wurden wichtige Applikationen abgeschossen, ja, im Standby, und dann hat er das ganz ausgeschaltet, und siehe da, alles funktioniert jetzt wunderbar. Also Battery Saver deinstallieren, deaktivieren, ja, oder abschalten in Settings. Nur dann könnt ihr auch sicher sein, dass euer Gerät richtig funktioniert. Ja. Wer mehr Akkulaufzeit, ich sag's immer so, so Akku zu sparen, das geht einfach nicht. Ja. Man kann nicht Akku sparen, indem man die Funktion ausschaltet. Dann braucht man kein Smartphone. Ja. Wenn ihr dann wirklich ein Gerät haben wollt, wo wirklich eine gute Batterielaufzeit hat, Akkulaufzeit, dann holt euch ein normales Telefon, ja, kein Smartphone. Da gibt's sogar Telefongebühren, 2 Wochen Standby, 2 Wochen Standby, ja, ohne nachzuladen, und sogar etliche Stunden noch telefonieren damit, ja, ohne dass man nachladen muss. Unglaublich, unglaublich, ja, so ist es. Aber tja, wenn man beim Smartphone dann Battery Saver benutzen, alle Funktionen abgeschaltet sind, ja, dann braucht man kein Smartphone mehr, und dann ist ja kein Wunder, dass denn die Batterie länger hält. Ja. Ich kann es auch ausschalten, dann hält die Batterie auch ziemlich lange. Ein Update für Google Maps gab es auch noch, ja, mit einer In-App-Spracherkennung. Das Update müsste jetzt so langsam, aber sicher bei euch ankommen. Ja, in den USA wird schon ausgeliefert. Vielleicht ist es auch etwas, wo jetzt in den USA erstmal kommt. Bei uns noch ein bisschen dauert. Ich weiß nicht. Ich habe jedenfalls noch keins bekommen. Auf keinen Gerät, auf keinen von den beiden Geräten hier. Es soll aber eine In-App-Spracherkennung haben. Das heißt, dass man zum Beispiel auch Fragen stellen kann, ja, oder eben die Route verändern kann. Ja, man kann während die App zum Beispiel läuft, es fragen so, what is my next turn? Und dann wird angesagt, wohin man als nächstes abbiegen muss, ja. Oder wenn man wissen will, wie lang das noch dauert, when we will get there, ja, dann kriegt man die Zeit gesagt, wie viel Uhr man dort ist, oder einfach nur navigate to, was ist denn dann eben der Platz, ja. Oder how is the traffic ahead? Und dann kriegt man gesagt, ob es Stau gibt oder so auf der Route. Finde ich ganz gut. Das kann sicher schon ein bisschen ausgebaut werden. Gerade in der App finde ich das eigentlich gar nicht mal so übel. Ja. Allerdings nur dann interessant, wenn man es auch mit also ohne dass man hier eine Taste rumdrückt, ja, das ist nämlich nicht erlaubt, wenn man es genau nimmt, also mit OK Google beispielsweise das aktiviert, aber das geht noch nicht so ganz. Also nur ein bisschen Arbeit zu tun, ja, aber immerhin erste Schritte sind gemacht. Ja, dann noch Apps mit In-App-Käufen, ja, werden bei Google nicht weiter mit Free gekennzeichnet, also mit kostenlos gekennzeichnet, weil das nämlich Querelen gab und auch da Google wieder Gerichtsverfahren am Hals hat in verschiedenen Ländern. Und auch die EU hat da wieder Druck gemacht, natürlich, ja, sind immer dabei, wenn es gegen Google geht. Und zwar ist es so, ist ja auch nicht logisch, ja, wenn also zum Beispiel eine App ist, die man runterlädt und dort wird eben im Spiel etwas zum Kauf angeboten, dann ist das natürlich, um weiterzukommen beispielsweise, dann ist das natürlich keine Free App. Ja, dann ist das eine kostenpflichtige App, nur dass die Kostenpflicht eben im Spiel zum Kauf von Sachen fehlt. Überhaupt muss ich sagen, dass der Trend mir überhaupt gar nicht gefällt mit diesen In-App-Käufen. Und nicht nur mit den In-Apps, sondern überhaupt mit den Apps. Früher waren viel mehr freie Software-Apps, das heißt freie Software, free as in freedom, ja, das heißt Open Source und frei verfügbar, frei zu verwenden, ja, und so weiter und so weiter. Und die werden immer weniger jetzt und das, was jetzt oft hier als free oder kostenlos eben drin ist, das sind irgendwie nicht wirklich das, was ich unter freie Software verstehe. Ja, das ist ja kostenlos, trifft es da halt eher. Aber ich finde die Entwicklung schon ein bisschen bedenklich, was da mittlerweile alles an Adware, Spamware und alles möglich ist, die Programmierer klatschen ihre Programme mit Werbung zu oder versuchen die Kunden mit hinterlistig mit In-App-Käufen zu täuschen, ja, was sie alles dafür machen, dass man hier ja was kauft in der App, das ist unfassbar und ich finde auch richtig, dass da jetzt eingegriffen wird. Der erste Schritt ist sicherlich richtig, dass es eben nicht mehr als kostenlos gekennzeichnet wird. Ich finde, die müssten sich dann auch mit den anderen Apps, mit den Kauf-Apps sozusagen messen. Ja. Genau. Sollten dort auch eingeordnet werden. Gut, gut. Ja, ich komme dann mal zu der Community. Wie gesagt, war nicht so viel da. Los hier auf Google Plus da momentan. Ja, vom Alexander kam noch eine Richtigstellung. Ich hatte in der letzten Sendung auch die Nachricht vom Alexander da vorgelesen, dass es eben die neue Kamera-App jetzt doch wieder ohne Transparenz ist. Das ist aber leider nicht der Fall. Nach wie vor ist die Transparenz in der Kamera-App, eben die Nicht-Transparenz in der Kamera-App vorhanden. Das heißt, der Balken stiehlt ein ganzes Stück vom Bild. Warum man das macht, ich kann es nicht verstehen. Der Designer, der muss echt einen an der Klatsche haben. Wirklich. Also ich kann es nicht verstehen. Design your ass, muss ich dann nur sagen. Unmöglich. Wer hat sich das nur ausgedacht? Ja. Auf jeden Fall bei Android L soll es wieder besser werden, aber da habe ich auch keine Bestätigung. Ja, ich habe Android L selbst noch nicht gesehen. Also ich kann nur hoffen, dass sich da was tut, denn das ist einfach untragbar. Also ich kann nur jedem empfehlen, sich eine gescheite Kamera-App dann zu installieren, wo man auch ein bisschen was vom Bild sieht und nicht wegen einem Auslösebutton ein ganzes Stück vom Bild einfach wegmacht. Und außerdem sieht das echt schlimm aus. Furchtbar sieht es aus. Bäh. Also danke, Alexander, für die Richtigstellung. Dann habe ich noch eine Nachricht gefunden vom Volker, genau. Und zwar geht es da um New Privacy Guard, also GPG. Und da geht es darum, das Thema Datenverschlüsselung wünsche ich mir aktuell im Uncast und ist diese App in diesem Zusammenhang zu empfehlen, also eine New Privacy Guard. Also das Thema Verschlüsselung hatten wir ja schon mal in der im Uncast Nummer 162 sogar sehr ausführlich, würde ich also empfehlen, hört da nochmal rein, aber ich werde auf jeden Fall in der nächsten Sendung nochmals ansprechen und das nochmal genau richtig stellen. Offenbar gab es da noch ein paar offene Fragen. Wenn ihr jetzt die Woche übrigens noch Fragen habt zu dem Thema Verschlüsselung, Android und so weiter, nur her damit, dann sammle ich das und beantworte eure Fragen dann im nächsten Uncast. Ja. Zu der App muss ich sagen, ich kenne die App jetzt bisher nicht genau. Ja, die habe ich nur mal so von der Beschreibung vom Play Store gesehen. Ich nutze APG. Ja. Das Problem ist nämlich, dass die Apps kompatibel sein müssen zu den Apps, mit denen man was anfangen will. Das heißt, okay, man hat da jetzt einen Schlüssel. Ja, man kann da vielleicht einzelne Dateien verschlüsseln und entschlüsseln, aber wenn man das zum Beispiel für sein Mailprogramm nutzen will, um Mails zu, die man empfängt, zu entschlüsseln oder verschlüsseln, dann muss das Programm ja passen. Deswegen gibt es eben so ein Duo APG und K9 Mail. Ja, es gibt auch noch Alternativen, das habe ich dann auch in dem Folge 162 besprochen dort. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, alleine mit dem Programm, ob man da großartig was anfangen kann, darf eben bezweifelt werden, außer du willst nur einzelne Dateien verschlüsseln. Ja. Also, wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall in der nächsten Sendung dann nochmal ansprechen und genauer was drüber sagen. So, dann komme ich jetzt zum Schluss, nämlich App der Woche noch, ja, und wie könnte es anders sein, nach ganzen Verschlüsselungen, Gedöns und hier das, die unglaublichen Abhörskandale, die in der letzten Woche auch wieder hier ein großes Thema waren in der Presse, ja, habe ich ausführlich in der Woche sich behandelt. Was ist da besser, als mal so richtig Frust abzulassen mit Stealth Bastard Deluxe? Ja, der Untertitel sagt dann alles: Tactical Espionage Arsehole. Ja. Das ist so richtig genial. Finde ich richtig toll, die Entwickler, ja. Sehr, sehr sympathisch, das Programm, ja, wo die Spione als richtig Arschlöcher bezeichnet. Ja, sehr gut, ausgezeichnet, yeah. Daumen hoch. Stealth Bastard Deluxe hat aber noch mehr zu bieten, außer einen coolen Titel, nämlich eine schöne Grafik, sehr gut gemacht, stimmig, ja. Ich weiß nicht, wie ich den Grafikstil beschreiben soll. Es ist kein 8-Bit-Grafikstil, ja. Es sieht mir mehr wie so ein Neon-Grafikstil aus, ja. Also, aber ganz, ganz toll und auch in so einem CRT-Grafikstil, ja, wie so, Stil wie so ein Monitor, so ein älterer, ja, alles in Grüntönen ein bisschen gehalten, aber trotzdem natürlich Farbe, ja, klar, aber das muss man sich angucken, ja, vielleicht aber die Screenshots, ja. Besonderheit bei diesem Spiel ist auf jeden Fall der Umfang, ja. Also es gibt sehr, sehr viel zu tun in dem Spiel. Die Rätsel am Anfang sind natürlich wie immer zur Einführung ganz, ganz leicht, ganz easy. Dann geht's aber auch wirklich bald zur Sache und man muss eben sich eben mit seiner Figur von meistens einem Punkt am Bildschirm zum anderen Punkt, ja, durchschleichen, durchkämpfen. Na, kämpfen eben nicht, sondern schleichen. Da muss man gucken, dass man im Schatten bleibt, ja, dass man keine Alarme auslöst, dass man eben auch von den Geräuschen her nicht zu viel Lärm macht, ja, und das alles aber in so einem Jump'n'Run-Plattform-Stil auf jeden Fall, ja, und ich finde das Ganze, die Grafik ist sehr, sehr stimmig mit dem Spielinhalt, die Story ist cool gewählt, Und Abwechslung gibt es auf jeden Fall, was dort immer an verschiedenen Gegnern dann erscheint, beziehungsweise an Rätseln eben, die man lösen muss, um überhaupt in den Ausgang dort reinzukommen. Ja, denn das ist das Hauptziel, vom Eingang zum Ausgang. Ja, aber das hört sich so einfach an, ist es überhaupt nicht. Ja. Schalter, feindliche Spione, Drohnen, ja, Laser, alles ist gegen einen und man hat hier oft mehr als einmal einen, ja, Schaum vom Mund, ja, wenn man hier durch die Levels geht. Aber es ist bisher habe ich noch kein Level gesehen, wo nicht lösbar wäre. Aber man muss manchmal seine grauen Zellen doch ein bisschen anstrengen. Und so soll es sein. Eine weitere Besonderheit ist, das Spiel könnt ihr nicht im Play Store bekommen. Das gibt's auch nicht auf Amazon. Das gibt's also ich habe es nur gesehen beim Humble Store, ja, also humblebundle.com/store, da könnt ihr das sehen. Stealth Bastard Deluxe. Das Spiel kostet 8,99. Bevor ihr jetzt erschreckt, haltet euch fest, das Spiel ist nicht nur für Android, sondern das Spiel ist auch für Linux. Ihr kriegt eine Version auch für Windows, eine für macOS. Ihr könnt euch das über Steam runterladen und das Ganze ist DRM-frei. Ja, das heißt, wenn ihr zum Beispiel mehrere Android-Geräte habt, könnt ihr es auch auf mehreren Android-Geräten installieren. Und das ist nicht nur ein faires Angebot, das ist ein super Angebot. Und 8,99, 8,99 €, glaub, das kann man dafür dann auch zahlen. Schaut euch mal das Video an. Vielleicht ist es nichts für euch, aber vielleicht findet ihr so Art Spiele gut und ihr findet vor allem den Titel gut. Leute, das war's wieder für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ja, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, wie immer, könnt ihr dann loslegen auf Google Plus, Entschuldigung, Ancast oben in der Suche angeben, dann die Ancast Community auswählen. Ja, schon findet ihr die Seite dann. Eine Mail könnt ihr mir natürlich auch schicken, ryo@thenetcast.com, ryo@thenetcasts.com. Die ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.netcasts.com. Dort gibt es auch einen GBG-Key, den ihr nehmen könnt, um eure Mails, die ihr an mich schreiben wollt, zu verschlüsseln auch. Ja, immer sehr zu empfehlen. Und ja, genau. Damit war's das. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und bis nächste Woche. Tschüss!